Abschnitt 37 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erste und letzte Ausfahrt der Flotte, Teil 2. Im Saal des Admiralstabes herrscht große Nervosität, deren Ursachen wir um 7 Uhr abends vom Admiralstabschef erfahren. Leider muss ich den Herren eine betrübliche Mitteilung machen. Unsere Aktion ist nämlich leider Gottes verraten. Die feindliche Bewachungslinie in der Otranto-Straße, die wir behupfen wollten, hat sich nach Süden zurückgezogen, bis Santa Maria di Laica und noch weiter. So würde uns zumindest der Rückweg abgeschnitten. Auch fahren die Transportschiffe aus Brindisi, Valona, Tarent heute infolge des Avisos nicht aus. Aus Korfu kommen uns die italienischen Dreadnoughts entgegen, aus dem Golf von Tarent französische und italienische Motorboote. Wir haben es aber auf eine Überraschung abgesehen gehabt, also müssen wir zurück. Alles war umsonst. Die erste Ausfahrt der österreichischen Kriegsflotte ist gescheitert. Admiral Horthy, der wie immer seinen Abendspaziergang auf dem Achterdeck macht, hat eine traurige Miene angelegt. Wirklich traurig sind die Seekadetten. Und einer witzelt elegisch: Die Argonauten zogen von Pola aus, um das goldene Vlies zu erlangen. Wir bringen nicht einmal das Karl-Truppenkreuz heim. Um 9:45 Uhr abends lichten wir Anker und fahren polarwärts. Denen im Kesselhaus ist es gleich, ob es zum Gefecht kommt oder nicht. Sie haben es unvergleichlich schwerer als ihre Kollegen auf den Passagierdampfern. Sie stehen unter militärischem Zwang und fürchterlich eng ist ihre Arbeitsstätte. Für das Leben ist wenig Platz auf dem Schlachtschiff. Man braucht allen Raum für den Tod des Feindes, für Geschütze und Torpedos. Nur ein Dutzend Kessel hat der Viribus. Die müssen den Koloss von 20.000 Tonnen vorwärts treiben. 20 Meilen in der Stunde. Und 8 Turbinen und viele Hilfsmaschinen mit einer Wellenstärke von 25.000 Pferdekräften in Betrieb erhalten. Heizgase umspülen 1100 Mannesmannrohre, bis deren Wasserinhalt selbst zu Gas verflüchtigt zur Hauptmaschine strömt. Aus 18 Kohlenmagazinen fressen die 12 Ungeheuer, verschlingen stündlich 3 Tonnen Kohle. Freilich, Vorrat ist genug da, bei einer Geschwindigkeit von 10 Meilen würde das Kohlenmagazin auf 3.860 Meilen reichen, also für eine Fahrt unseres Dreadnoughts bis in die Mitte des Indischen Ozeans. In Siedehitze ficht hier unten je ein Heizer gegen ein Feuerloch. Der Oberheizer kommandiert, und schon hat der Ofen seinem Gegner einen feurigen Hieb über das verrußte Gesicht geschmiert, aber im gleichen Augenblick ist die Riposte gestochen, mit der beladenen Schaufel in den Leib. Der Sekundantenspeer fährt dazwischen, das Ofentor, und trennt die Gegner für 4 Sekunden voneinander. So geht es Tag aus, Tag ein. Hieb und Stich, Hieb und Stich. Ein fauchendes Assault von Mensch und Ungetüm in einer Höllenglut, die kein Luftschacht und kein Ventilator und keine Nacktheit und kein Trunk Tee und keine Augenbrille erträglich machen. Die Ascheninjektoren, die Lava und Schlacke dieses Vulkans verschlucken und angeekelt in die See speien, lassen keinen Hauch von der Kühle des Meeres, die Schlote von 18 Quadratmetern Flächenbreite, kein Stückchen Himmel herein in das Chaos von Heißluft, Rußflocken, Wallung, Sud, Dampf, Flammensträhnen, Kohlenstaub, Zittern, Dröhnen, Stürzen, Prasseln und Finsternis. In die Welt schwarzer, verzerrter Gestalten mit weißen Augen, gefletschten Zähnen und feucht im heißen Winde flatternden Haarsträhnen. Welch ein Kontrast zwischen diesen ausgemergelten Sklaven und den freien Burschen, die oben in Licht, Sonne und See baden, hoch hinaufklettern dürfen auf den Raen bis in den Äther. Welch ein Kontrast zwischen diesen ausgedörrten Menschenautomaten und... »Fast die ganze Mannschaft meldet sich zum Heizerdienst«, sagt der Maschinenoffizier. »Natürlich, keiner will exerzieren.« Um 4 Uhr morgens kommt die Meldung, dass der Shent Eastwan, der jetzt vor uns fährt, lanciert worden ist. Bei der Torpedierung ist eine 50 Meter hohe Wassersäule emporgeschossen. Die ganze Reling und alle Aussichtspunkte werden mit Offizieren und Mannschaft besetzt, die nach Unterseebooten auslugen. Die Begleitschiffe schließen sich wie ein Panzer um den Viribus, damit es ihm nicht ebenso ergehe wie dem Shent Eastwan, dem größten und modernsten Schlachtschiff der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine. Wie wird es die Havaria überstehen? Seit es Dreadnoughts in der Welt gibt, ist noch keiner torpediert worden. Wird er wieder flott werden? Eine Stunde später kommen wir an dem verwundeten Giganten vorbei. Seine Maschinen arbeiten nicht, der Körper schwankt, dass er zu kentern droht, aber Admiral Horthy lehnt es ab, Hilfe zu bringen. Trotz hoffnungsloser Rapporte gibt er den Befehl, dass drüben alle Mann an Bord bleiben müssen, um das Schiff flott zu kriegen. »Wir dürfen uns nicht aufhalten«, erklärt der Flottenkommandant, »denn wenn auch wir, das Admiralschiff, einen Schuss abbekämen, so wäre der Siegesjubel in Italien ungeheuer.« Unsere Offiziere schauen mit Feldstechern auf das Wrack, von dem wir uns lösen, ohne ihm beizustehen, und schütteln die Köpfe. »Die ersaufen alle«, murmelt das Trider einsteckend und sich von der Bordwand entfernend der alte Maschinenmaat. Am Heck des Tegetow steht der Artillerieingenieur vor dem Filmapparat und kurbelt den schwankenden Shent Eastwan mit den verzweifelt hin und her rennenden Menschen. Auf der Höhe von Zara kommt die Nachricht, dass der Shent Eastwan untergegangen. Erst um 6 Uhr morgens, als er bereits zu sinken begann, war »Los vom Schiffe« befohlen worden. Aber plötzlich kippte der Rumpf so schnell, dass nur wenige von Bord zu springen vermochten. Die meisten wurden ins Meer geschleudert und von Torpedos und vom Tegetow geborgen. 4 Offiziere und etwa 100 Mann werden vermisst. Sie sind entweder ertrunken oder unter dem kenternden Schiffsrumpf begraben worden. Wir wollten sie behupfen, sie haben uns behupft. In unserer Offiziersmesse ist man niedergeschmettert. Mit dem heutigen Tage sind die Dreadnoughts erledigt, sagen alle. Die blamable Rückfahrt der Flotte, der Ertrinkungstod von 100 Matrosen und vor allem die Vernichtung eines Schiffes von einer 500 Milliarden Baukosten beweise die Wertlosigkeit dieser Riesenwaffe. Wieso es möglich ist, dass die Schotten nicht hielten, dass durch einen Schuss der ganze Komplex untersank, ist unfassbar. Man spricht von Korruption bei Vergebung der Lieferungen, schlechtem Material und dergleichen. Es ist 6:45 Uhr abends, als wir an der leeren Boje des Shent Eastwan im Hafen von Pola vorüberfahren. Alle sehen sie an. Um 7 Uhr sind wir wieder auf dem Bojring 31 verteut. Kurz darauf legen Boote an. Der Kommandant, Linienschiffkapitän Seitz und Stabsoffiziere vom Shent Eastwan erstatten Bericht über den Schiffbruch. Am nächsten Tage lesen wir im Marinekasino das amtliche Telegramm der Marinesektion des Kriegsministeriums. SMS Shent Eastwan wurde bei einer Nachtfahrt in der Adria torpediert und ist gesunken. Linienschiffsleutnant Maxent Delruvit, Maschinenbetriebsleiter Sernitz und Seekadett Müller sowie etwa 80 Mannschaftspersonen werden vermisst. Seekadett Serda ist tot. Der Rest der Mannschaft wurde gerettet. Die Agenzia Stefani gibt folgende Meldung aus. Beim Morgengrauen des 10. des Monats griffen bei den dalmatinischen Inseln zwei kleine italienische Torpedoboote, die vom Korvettenkapitän Luigi Rizzo befehligt wurden, eine österreichisch-ungarische Schiffsabteilung, bestehend aus zwei großen Kreuzern des Typs Viribus Unitis und durch 10 Torpedojäger beschützt, an. Unsere Einheiten drangen über die Linien der Torpedojäger vor und trafen den vorne fahrenden Kreuzer mit 2 Torpedos. Darauf kehrten unsere Einheiten, die von Torpedojägern verfolgt wurden und einen davon schwer beschädigten, in ihre Basis zurück. Das kaiserlich-königliche Korrespondenzbüro fügt dieser italienischen Meldung zu: Es wurde weder das zweite Schiff der Gruppe getroffen, noch ein Begleitfahrzeug beschädigt. Die Zahl der Toten ist sicherlich weit größer, als eingestanden wird. Nur 20 Leichen wurden geborgen und in Pola bestattet. So singt Dante, Klammer auf, Inferno, Kapitel 9, Seite 113 bis 117, Klammer zu, bei Pola, dort am Meer. Das Weltschland schließt und netzt der Grenzen Gaue. Grabhügel sind im Lande ringsumher, wo auf unebenem Grunde Tote modern. Auf dem unebenen Grunde von Policarpo modern tote Seeleute. Der eigentliche Marinefriedhof liegt allerdings zu Füßen des Hügels und reicht weit, stundenweit, bis gegen Griechenland und Sizilien. Der eigentliche Marinefriedhof ist das Meer. Oben weint eine alte Frau vor dem Bildnis Christi und küsst den kirchlich geweihten Boden, in dem ihr Sohn nicht ruht. Auf der Marmortafel an der Kapelle liest man Namen der Matrosen, die eine Sturzwelle über Bord gerissen. Sie starben, steht dort, den Heldentod und Ehre ihrem Andenken. Es fehlen die Worte Friede ihrer Asche oder die Erde werde ihnen leicht. Es fehlen die Worte hier ruht, die man auf allen übrigen Grabsteinen in allen Sprachen einträchtig nebeneinander findet. Id niugit, cui riposa, ste odpociva, here is buried, ovdje pociva. Auch in verschnörkelten türkischen Buchstaben mit Halbmond und Stern und in hebräischen Lettern unter dem Doppeldreieck des Königs David. International und interkonfessionell und friedlich ist dieser Friedhof, wie kein anderer. Denn er ist ein Kriegerfriedhof. Ein erhöhter Granitwürfel von großem Ausmaß steht den Toten des Krieges da, von Zypressen umsäumt. In der Mitte ist Großadmiral Haus pompös bestattet, noch wölben sich hier Blumengewinde und Palmenzweige. Knapp an den altersschwach gestorbenen Flottenkommandanten rücken jetzt Knaben heran. Kadetten und Fähnriche der Fliegerabteilung. Zu breit zerschmettert fielen sie von der Höhe ihrer Jugend. Geboren 1. Mai 1898, geboren 1899, Besitzer der goldenen Tapferkeitsmedaille, dreimal mit der silbernen Tapferkeitsmedaille erster Klasse ausgezeichnet. Bedauernswerte Opfer, dafür gabt ihr euer Leben. Für all die Medaillen könnt ihr euch keinen Sonntag mehr kaufen. Arme Jungen. Sogar 5 Frauen liegen hier, auch sie starben als Opfer der Pflicht fürs Vaterland. Munitionsarbeiterinnen, Explosion. Wären sie in einer Kohlengrube getötet worden, so gelte das nicht als Tod fürs Vaterland und kein Heldenfriedhof hätte sie aufgenommen. Massenbeerdigungen, wie sie der Landkrieg nach jeder Schlacht sieht, sind selten. Vielleicht ist heute die erste. Der Marinepfarrer segnet mit vorgeschriebenen Worten und vorgeschriebenem Gestus die große Erdhöhle, an deren Rand Kränze streng geschlichtet liegen. Kränze, die für einen vom Kommando bewilligten Geldbetrag gemeinsam bestellt wurden. So liegen auch in 4 Fünferreihen ausgerichtet und aufgedeckt geschlossene Holzsärge, einer wie der andere. Es sind 20 von den 100 Toten des Shent Istvan. Ihre Namen sind nirgends angegeben. Keine Angehörigen sind da und auch keine Trauer. Der Matrosenzug, den ein Seefähnrich befehligt, besteht nicht aus Leuten des Shent Istvan, denn die haben keine Extramonturen mehr, wie sie für einen so repräsentativen Akt vonnöten sind. Die Abordnungen sind sich ihrer Würde bewusst. Vorne steht das Offizierskorps und macht ernste Gesichter, denn sie denken des toten Schiffs, des neuesten, besten und größten, mit solch ungeheuren Kosten erbaut, ein Viertel der ganzen Dreadnought-Flotte untergegangen, mitsamt 12 30,5 cm Haubitzen, also mehr als auf allen Forts von Pola vorhanden sind, und etwa 30 andere Geschütze, Lancierer und so weiter. Es ist wirklich traurig. Manche denken vielleicht auch des Zylinders der Ira Hart, an die Matrosen in der Grube, an die 100 Matrosen am Meeresgrund denkt niemand. Vivere non necesse est. Die Bemannung des deutschen Tauchboots, das mit Tang und Grünspan bedeckt vorgestern aus Westafrika ankam, ist erschienen. 2 Mann haben sie zur Bewachung des räudigen Kamels und der 4 jungen Mufflons zurückgelassen, die zum Gaudium der Polisaner Knaben im Adria-Park weiden. Einige einheimische Burschen und Mädchen und viele Kinder haben die Musikbande hierher begleitet und schauen von einem Hügel auf die Zeremonie. Die Kapelle intoniert einen Choral, dann leiert der Pope ein endloses Totengebet, der Fähnrich kommandiert General de Charge, Hände klappern auf Patronentaschen, hoch an, Feuer! Die Salve war gut. Niemand hat verspätet abgezogen. Der Befehlshaber des untergegangenen Dreadnought wirft 3 Schollen Erde in das Loch, schlägt die Hacken zusammen und übergibt die Schaufel gehorsamst dem Herrn Flottenkommandanten, dieser höflich dem Herrn Hafenadmiral Cizzoli. Von da ab geht's weder gehorsam noch höflich, sondern streng nach Anciennität. Generale und Admirale, Offiziere und Kadetten reichen einander den Spaten in der Reihenfolge des Militärverordnungsblattes. Dann kommen Unteroffiziere, Matrosen und Soldaten. Aus ist die Feier. Die ausgerückte Abteilung nimmt längs der Friedhofsmauer Aufstellung. Zug rechts, schaut! Habt Acht! Doppelreihen links um! Marschieren! Zug, Marsch! Die Kapelle spielt den Radetzky-Marsch und die männliche und weibliche Jugend von Pola schließt sich, pfeifend und einander untergefasst haltend, der lustigen Kolonne an. Oben liegen 20 Särge. Addio, ihr Polisanerinnen! Die Offiziere nehmen Tschako oder Mütze ab, um den Schweiß von den Stirnen zu wischen, bieten sich gegenseitig Zigaretten an und gehen ins Offizierscasino, davon sprechend, dass man heute die Dreadnoughts begraben hat. Ende von Abschnitt 37. Gelesen von Klaus Missfeld.